Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen, ne? Agora Hamburg. Dankeschön. Wo man ein eigenes Thema diskutieren kann. Also, ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest. Heißt John. John? Herzlich willkommen, John. Ja, was ist unser Thema, worüber sprechen wir? Jetzt die Sache, ne? Manche Themen möchte man nicht in der Öffentlichkeit vielleicht so preisgeben. Das heißt, ich würde es jetzt mit dir gerne hier besprechen, aber auf YouTube das zu haben, wäre vielleicht die andere Sache. Denn ja, manchmal ist man wahrscheinlich so anderer Ansicht als der Mainstream und dann denkt man so, dass man vielleicht so Ablehnung erfährt vielleicht. Ja gut, also, aber das ist ja, also die Entscheidung muss man im Zweifel selber treffen. Ich meine, es soll natürlich für Plattform sein für alle Themen, die Leute beschäftigen. Ne? Also, ja, was ja, man selber entscheidet halt. Also ich finde, Polarisierung ist schon etwas, was mich viel beschäftigt. Ja. Ich meine, das ist ja auch gerade das. Ich sag etwas und dann wird man gleich dafür erstens in eine Tonne gesteckt und dann auch verurteilt. Das heißt sozusagen, ja, ich finde Polarisierung ein spannendes Phänomen. Und ob es halt zunehmend gerade in der Lage mit Instagram etc. Ja, also mein Eindruck wäre ja, um es kurz zu machen. Also ich meine, das ist natürlich tatsächlich auch einer der Ansätze hinter diesem Projekt hier, dass man halt dem ein bisschen entgegenwirkt, sozusagen. Weil ich glaube, also ich würde schon sagen, Polarisierung nimmt zu seit, keine Ahnung, 2010 oder sowas, vielleicht ein bisschen früher, kannst du sagen. Du hast offensichtlich einen ähnlichen Eindruck gehabt oder eher nicht? Ich habe den absolut gleichen Eindruck gehabt. Also ob es jetzt 2010 ist, ja, das kann sein. Ja. Plus minus, ne? Plus minus schon. Ich habe da auch ein paar Theorien zu. Ja. Also neben Instagram würde ich sagen, das Links-Rechts kategorisieren von Politik und auch das Sein von politischen Gruppen in Rechts und Links, das prägt natürlich auch eine Gesellschaft. Und dadurch, dass rechte Fraktionen bestimmte Meinungen haben zu Themen und dann die, ne? Und jetzt haben wir in Deutschland ein recht bunteres Parteienspektrum. Ja. Aber Amerika prägt halt fast alle Staaten, sag ich. Und da hast du nur Republikaner und Demokraten. Also da hast du sozusagen nur Bipolar, darf man nicht sagen vielleicht, aber zwei. Ja. Also, ja. Auch ein Bipolar, ja. Ja, es ist ein bipolares Parteiensystem oder Parteienspektrum. Genau. Ja. Und dann ist immer, entweder du bist für die einen oder gegen die anderen. Ja. Für gegen uns. Ja, also Social Media ist für mich tatsächlich, glaube ich, mein Hauptanlaufpunkt immer bei dem Erklärungsansatz für die Polarisierung, also warum die zunimmt. Klar, der Algorithmus ist dann immer zugeschnitten auf die eine Person und dann bist du in deiner Bubble ja auch drin, ne? Und dann, ja, genau. Also einerseits sozusagen das ganze Bubble-Phänomen, also das quasi deine Ansichten, die du schon hast, sozusagen zunehmend ja reinforced und verstärkt werden, so dass du halt immer wieder das zugespielt kriegst, was eh schon deine Meinung ist, oder im Zweifel halt polarisierte Darstellungen der anderen Seite durch den Filter von jemandem, der auch deiner Meinung ist, meistens so, ne? Das ist immer, du siehst also entweder Leute, die deine Meinung haben, oder schlechte Darstellungen von Leuten, die nicht deine Meinung haben. Absolut. Das ist natürlich ein Punkt. Ein zweiter Punkt, der für mich, glaube ich, auch eine Rolle spielt, ist das Format an sich. Also zum Beispiel, also Twitter oder jetzt X ist so das Paradebeispiel für mich, ist es halt, oder TikTok eigentlich auch sehr gut geeignet. Es ist einfach sehr stark, es ist sehr seicht, sag ich mal so. Also du hast, also mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie ist das bei X mittlerweile, ich glaube, die haben irgendwie mal die Grenze erhöht, aber es war ewig lange, keine Ahnung, 200 Zeichen oder so ein Post. TikTok das gleiche Phänomen, halt, keine Ahnung, ein paar Sekunden Videos so. Ja. Das heißt, es ist sehr gut dafür geeignet, eine oberflächliche, starke Karikatur von irgendwas aufzubauen und halt nicht ins Detail zu gehen, nicht in den Austausch zu gehen oder sonst was. Absolut. Und ja, wenn man sich als Content-Creator sich das Ganze überlegt, es ist ja irgendwie auch Aufmerksamkeit schaffend, wenn du etwas Einfaches darstellst und auch Polarisierendes gerade. Sprich, naja, die anderen gehen entweder unter oder aber alle streben nur danach, Aufmerksamkeit zu bekommen und sind deswegen umso polarisierender. Ja. Also jetzt gerade, wenn du X ansprichst und so. Ja, so eine Mischung da draus, ne? Genau. Das verkauft sich auf jeden Fall gut. Du hast ja sehr, also auch auf YouTube oder sonst was, ja, Clickbait-Title und sonst was, so alles. Es ist halt so ein Extrem, es gibt einfach, es ist halt alles sehr groß und eben Content-basiert. Das heißt, es geht darum, dass Leute nicht möglichst viel gucken. Und du versuchst halt im Prinzip die ganze Zeit nur die Aufmerksamkeit zu erregen. So. Und wenn du dich darauf halt, wenn du da konsequent darauf hinarbeiten möchtest, dann ist Polarisierung sehr hilfreich, glaube ich. Ja. Und andersrum, es ist ein großes Hindernis, wenn du es nicht tust. So. Also du machst es dir wesentlich schwerer. Gutes Format hier auf jeden Fall. Also was mich halt stutzig gemacht hat, ist, dass ich einen Podcast gehört habe. Mhm. SWR 2 Wissen war das. Da ging es darum, ob die Gesellschaft rücksichtsloser wird eigentlich. Aggressiver und rücksichtsloser. Und da kam auch dieses so gefühlsmäßig ja. Also sei es jetzt im Straßenverkehr oder sonst wo. Aber in der Wirklichkeit gibt es mehr Studien, die darauf hinweisen, dass es in die gegenteilige Richtung geht. Also dass eigentlich Menschen empathischer sind und mehr moralische Werte haben, die dann darauf hinarbeiten, dass eigentlich Menschen weniger aggressiv und rücksichtslos sind. Was waren da die Indikatoren? Weißt du das zufällig? Also haben sie sich Social Media eben angeguckt oder irgendwelche Umfragen selber gemacht? Oder so? Ja, ich erinnere mich noch dunkel. Ja, klar. Ich erinnere mich nur noch dunkel. Aber ja, also auf jeden Fall Rücksichtslosigkeit, Zunahme von Rücksichtslosigkeit in der Gesellschaft, Illusion oder Realität, das war so der Titelname mehr oder weniger. Ja. Und ich meine, die haben sich die haben eher Umfragen gemacht, meine ich. Aber Social-Media-Analyse weiß ich nicht, ob es dabei war. Ich frage nur deswegen, weil ich mir halt auch durchaus vorstellen kann, dass beides gleichzeitig der Fall ist, sozusagen. Weil, also ich glaube, also einerseits verschwimmen Realität und digitales Umfeld immer mehr miteinander. Ist ja logisch, weil wir sind immer mehr digital unterwegs. Du bist mit Freunden und dann machst du einen Post und dann antworten wird Fremde drauf. Und dann findest du dein Essen. Also es ist halt alles, ne, es ist alles... Ja. Alles ist digital vernetzt sozusagen. Ja. Gleichzeitig glaube ich, es gibt einfach einen fundamentalen Unterschied in der menschlichen Psyche in Bezug auf, ich sag mal, ein digitales Umfeld oder ein rein, meinetwegen rein schriftlicher Verkehr mit Fremden im Vergleich zu tatsächlich Dasein sozusagen. Das ist halt auch, also das ist meine Beobachtung hiermit beispielsweise. Deswegen mache ich das ja auch in Person sozusagen. Ich stelle es zwar online, aber es findet in Person statt, weil ich glaube, es macht einen riesigen Unterschied für Leute, weil es einfach, man geht ganz anders um, wenn man Menschen vor sich stehen hat. Man hat mehr Mitgefühl auf jeden Fall. Und automatisch, weil man halt, man sieht den Menschen, man nimmt ihn als Menschen wahr. Richtig, und ich glaube, unglaublich schnell im digitalen Raum wird das ausgeblendet und man... Im Kommentierungsraum, ne? Also genau. Sobald man dein Gesicht sieht, weiß ich nicht. Und das ist jetzt auch gerade bei mir die Sache hier, ich merke ja auch gerade eine Hemmung, weil ich denke so, wie könnte wer darauf reagieren und so. Sobald das, also beim Benutzer, wenn du jetzt auch ein Instagram-Profil hast, okay, aber das kannst du aber löschen, dann gibt's den gar nicht. Ja, klar. Aber das Gesicht in einem Video, in einem fremden Kanal, das bleibt auf jeden Fall da. Ja, also klar, das und, auf jeden Fall. Natürlich, ich ziehe mal kurz die Jacke an, sorry. Ja, klar. Ich meine, natürlich ist da ist ja auch Vorsicht angebracht sozusagen. Ich meine, das Internet ist ja auch ein wildes Biest in dem Sinne, dass halt sobald irgendwas von dir da rumfliegt, hast du ja auch keine Kontrolle. Und die anderen können sich ja drüber zerreißen. Also ich meine, das ist ja wiederum, der YouTube ist ja noch eigentlich krasser, weil da hast du ja dann die Leute, die da kommentieren, die können rauslassen, was sie möchten, mehr oder weniger. Klar kann das gemeldet werden, aber die werden dafür niemals so richtig belangt werden, denke ich. Also ich glaube, einmal gab es... Es gab einmal einen Fall, wo so ein YouTuber aus Bayern, aus Nürnberg, meine ich, der wurde, also ein Gamer war das, glaube ich, der wurde richtig angefeindet, hat auch komische Sachen im Video gesagt und dann gab es irgendwie Anzeige über Anzeige gegeneinander, aber den Kommentierer konnte man halt nicht richtig belangen, während der das Video gemacht hat, der da was Kritisches gesagt hat eventuell, den konnte man natürlich belangen, weil da hat das Gesicht und den Beweis und alles. Im Zweifel Impressumspflicht und so weiter, also es ist asymmetrisch, aber es ist natürlich auch... Ja, also ich meine, der hat Drogen bekommen auf jeden Fall. Der hat Drogen bekommen, dass sie jetzt ihm nach Hause kommen werden und irgendwas machen. So, und das ist halt irgendwie, eigentlich ist das ja, das ist total persönlich, total daneben, was er gemacht hat. Er hat auch was Feindliches gesagt gegen eine große Gruppe, aber nicht persönlich irgendjemanden angegriffen. Also ja, das ist beides schlimm. Ja. Ja, ich glaube, teilweise wird das Internet so als rechtsfreier Raum betrachtet und in einem gewissen Umfang... Als rechter Rechtsfreier Raum. Ich weiß, beide Richtungen. Ja. Da musst alle du Richtungen. Nur deine Nische suchen. So, ne? Ja. Also das ist auch irgendwie ein komisches Phänomen. Also ein bisschen wissen gerade ist es halt ein rechtsfreier Raum, weil halt die Verfolgung schwieriger ist. So, ne? Also dass man kann mehr sagen. Und gleichzeitig in Deutschland, also ich meine, du kannst Leute anzeigen für Kommentare mit illegalen Inhalten. Wahrscheinlich wäre es einfach schöner, so. wenn man beim YouTube-Channel zumindest die Instagram-ähnliche Persönlichkeit hat. Also es ist halt zumindest ein richtiger Name steht und nicht JHVXY. Sondern ein richtiger Name. Und vielleicht dann noch, Belangbarkeit. Vielleicht wäre es auch bei Instagram ganz schön, wenn da immer eine Adresse dabei wäre oder sowas. Immer. Ja, also ich glaube. Und dann nicht, dass jeder das einsehen kann. Ja, genau. Das ja. Auf keinen Fall. Nee, ich meine, dass die Polizei sofort Informationen kriegt, sobald das Problem da ist. Und nicht dann über E-Mail irgendwie herausfinden muss. Und das habe ich auch mal vorgeschlagen in dem Video tatsächlich. Also einfach Registrierung auf sozialen Medien mit meinetwegen Perso. Und natürlich dann nicht öffentlich einsehbar, ist ja klar. Genau. Aber halt, muss man natürlich bei Hacking-Angriffen auch wieder. Ja, Datensicherheit ist halt der andere Aspekt, der dann dagegen steht sozusagen. Ja, das, also als Sorge der Bürger groß. Ja. Ich weiß nicht, wenn jetzt alle meine Adresse hätten. Ja, also Schlimmste wäre, dann kommen die wirklich vom. Aber. Ja, ist halt immer, also es gibt da zwei. Also ich meine, es gibt Leute, die Angst davor haben, dass der Staat die Adresse hat an sich. Ja. So, also Staat hat die Adresse. Das ist immer, aber, genau. Also dass er quasi die Zuordnung machen kann, sozusagen. Okay. Da kommt halt drauf an, wie viel Vertrauen man in den Staat hat oder wie viel Angst man vor zukünftigen Entwicklungen hat oder sowas. Ne? Also, keine Ahnung. Und ansonsten halt natürlich Hacking-Angriffe, die Daten werden irgendwie geleakt. Ich denke mir halt meistens, ich meine, große Unternehmen, die Interesse an deiner Adresse haben, haben deine Adresse wahrscheinlich schon lange. So, also einfach nur wegen halt irgendwelchen Registrierungen im Internet und sonst was. E-Mail-Adresse meinst du oder die Straßenadresse? Beides. Ja. Also E-Mail-Adresse safe. Und ja, also E-Mail-Adresse ist ja, also das ist ja überall sozusagen. Schenkt. Aber ich meine, du hast ja auch immer mehr Registrierungen über Adresse oder so. Wenn du dir irgendwas liefern lässt oder sonst, musst du ja immer deine Adresse angeben. Also, und ich meine, es gibt da Regelungen zu, aber letztendlich ist Datenhandel ein riesiges Geschäft. So. Also irgendwie wird das schon. Also deswegen, ich persönlich hatte diesen Aspekt irgendwie nie so wirklich diese Hemmung. Ich habe auch, deswegen habe ich das ja vertreten. Ich dachte, es hilft halt, weil es eben ein Aspekt des realen Lebens ins Internet reinholt, nämlich halt das Gefühl der Verantwortlichkeit. So, das ist halt, und diese Anonymität ist dann halt aufgehoben. Und das ist, vielleicht ist es ein befreiendes Gefühl, einfach mal Dampf abzulassen, aber für ein gesellschaftliches Zusammenleben hat es eine wichtige Funktion, wofür die Konsequenzen deiner Äußerungen im Zweifel gerade stehen muss. So, ne? Weil, wenn ich halt, deswegen kann ich hier ja auch, ich kann hier auch nicht durch die Gegend schreien, was ich möchte. Ich kann viele Dinge tun, so, aber es gibt halt irgendwo Grenzen und im Zweifel muss ich dann halt für das gerade stehen, was ich getan habe. Und das ist irgendwie schon auch dann anscheinend ein wertvoller Aspekt gesellschaftlichen Zusammenlebens, wenn man sich anschaut, was teilweise im Internet los ist. So. Absolut. Also, in beide Richtungen. Ne? Irgendwie finde ich, selbst wenn du, auch wenn du jetzt eine Äußerung machst, die, sag ich mal, sehr anders ist als der Konsens, jetzt nicht unbedingt eine schadhafte Äußerung, ne? Nichts, was irgendwie einer Personengruppe schadet direkt, aber wo, also ich meine, krasses Phänomen ist gerade ja sowieso, was passiert bei uns mit der geschlechtlichen Identität? Also, ne, wie weit nimmt man sich als Frau, als Mann oder als non-binär wahr? Ja. Und wie wird diese ganze Problematik beleuchtet? Also manche sind da komplett dagegen. Ich glaube, Scholz hat dann das gesagt, was so für alle jetzt der zufriedenstellend war, nämlich jeder soll es machen, wie er möchte. Aber da ist auf jeden Fall sehr viel Konfliktpotenzial. Ja. Das Problem ist natürlich, was schädliche Aussagen sind, legt dann auch wieder jeder für sich fest und dann werden die Grenzen unterschiedlich gelegt. Und je polarisierter das ist, desto eher sagen Leute hier schon, das ist schädlich und das geht ja gar nicht. Oder also es ist halt einfach insgesamt die Bereitschaft, Meinungsbeiträge zuzulassen, sinkt. Ja, genau. Aber ich meine jetzt auch zum Beispiel, die Reaktion darauf fällt vielleicht anders aus, wenn das Ganze noch persönlicher wäre oder man dafür belangt werden kann, dann würde auch eine Reaktion dann vielleicht ein bisschen vielleicht empathischer ausfallen. Ne? Also ich merke das schon so, bei YouTube ist die Reaktion immer noch krasser als bei Instagram. Also die Überlegung wäre, wenn es meinetwegen Perso-Identifizierung gäbe oder wenn man halt belangbar wäre, dann wäre der Effekt, dass die Reaktion zu solchen Redebeiträgen vorsichtiger oder empathischer? Die Aktion oder? Und die Reaktion wären empathischer. Ah, okay. Ich meine, die Aktion in Form eines Videos ist, um Aufmerksamkeit zu schaffen, wahrscheinlich dann halt bewusst polarisierend und extrem gewählt. Fällen. Genau, also wenn, außer jetzt hier, vielleicht in unserem Format. guck mal, ich zum Beispiel auch gerade die ganze Zeit überlegt, möchte ich jetzt irgendwas Extremes sagen. Was sagst du, was nicht? Ja, aber auch, bei mir ging es natürlich auch in die andere Richtung. Ne? Möchte ich jetzt was Extremes sagen, damit jetzt Aufmerksamkeit da ist. Okay, Also wäre ich jetzt gerade sehr mutig zum Beispiel, dann würde ich vielleicht so Meinungen von mir preisgeben, die vielleicht nicht alle teilen würden. Ne? Und fände ich auch eigentlich spannend und deswegen, also ich sehe zum Beispiel was beschäftigt mich noch so in der gerade? Wir waren ja gerade bei der Geschlechteridentifikation. Inwieweit ist das Biologie und inwieweit ist das Gesellschaft? Ja. Also, manche sagen, es ist nur Gesellschaft, manche sagen, es ist nur Biologie. Wenige sagen, es ist nur Biologie eigentlich. Die meisten sagen, es ist eine Sozialisierung. Und ich für meinen Teil würde sagen, es ist ein Mischmasch aus beiden. Also, ne? Sagen vermutlich die meisten so. Ja, aber es gibt schon, also ich glaube, Leute, die eher Soziologie studieren, die sehen das vielleicht eher aus dem Aspekt der Sozialisierung und sagen dann so, also ein Mann, dass der so tief redet oder breitbeinig läuft oder zwei Sitze einnimmt im Bus, das macht er, weil ihm beigebracht wurde, so er muss fürs Patriarchat stehen und so weiter und das macht völlig ausleben und andersherum sagt vielleicht sagt der komplette Biologe, nee, das liegt daran, dass er mehr Testosteron hat, und so weiter und so fort. Aber ja, ich meine, ja, ist halt auch immer die Frage. Also einerseits, ich habe den Eindruck, dass das ein Thema war, was so präsent war oder Hochwasser hatte bis halt 2019 oder sowas, würde ich schätzen. Mit meiner Wahrnehmung ist das jetzt fast vollständig aus dem öffentlichen Dialog verschwunden, weil halt jetzt Flüchtlinge das neue große Thema sind. Oder Klima oder... Ja, also Klima war für mich zum Beispiel das Thema, was bis 2019 da war. Und danach kam für mich erst das so. Aber du hast vielleicht... Also ich meine das ja auch immer persönlich. Ne? Ja, klar. Was persönlich, also das war meine Wahrnehmung, weil es halt... Also ich glaube, bis 2019 oder so hatte halt, ich sag mal, die linke Bewegung extrem, also gesellschaftlichen Aufwind sozusagen. Also sie hat sozusagen die Themen bestimmt, würde ich behaupten, über die gesprochen wird. Ja. Nicht, dass alle Leute dieser Meinung waren oder sowas, aber es war quasi kulturell oder im Austausch sehr präsent. So, also die Themen, die gesetzt waren, waren größtenteils Themen, die aus diesem Aspekt kamen. Also eben sowas wie Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion, sonst was. Klima würde ich sogar dazu zählen, obwohl das nicht das Gleiche ist. Ich habe Umwelttechnik studiert. Ja. Und das Witzige, was mir aufgefallen, oder was ich auch gelernt habe, war, dass Umweltschutz, Klimaschutz, Veganismus und LGBTQI+-Rechte fast Hand in Hand nachgelassen haben an Wichtigkeit in der Gesellschaft. Also sobald das eine runterging, ging auch vor allem in Sachen Veganismus das andere auch ein bisschen runter in der Wichtigkeit. Und was meiner Meinung nach daran liegt, dass wir halt eher so eben, das ist eben ein Zeichen von Polarisierung. Genau, wir stecken das in eine Schublade. Und es gibt nicht diese Themen und Meinung dazu, sondern es gibt Labels. Ich bin hier und du bist da und diese Pakete kriegen als Ganzes entweder Aufwind oder halt nicht. So. Ja, das sind diese Labels. Genau. Ja, genau. Und das war halt auch mein Eindruck, dass halt, und das war eben das mit der Punkt. Corona-Krise und so weiter hat das, glaube ich, halt geswitcht sozusagen. Das heißt, vorher hatte die linke Bewegung sein und diese Gruppe, genau diese Bubble, ohne das selber abstempeln zu wollen, sondern halt als gesellschaftliches Phänomen betrachtet. Meinst du von außen betrachtet, ja. Ja, genau. Als gesellschaftliches Phänomen. Ja, ja, so, ne? Ja. Also nicht, ich möchte eben nicht, dass mein Anreiz ist, genau das nicht zu tun, sondern die einen Themen einzeln zu diskutieren und das unterschiedliche Meinungen zu haben. Aber es scheint so zu sein, wie du sagst, dass häufig diese Meinungen als Paket kommen. Einerseits, also links und rechts gleichermaßen. Aber mein Eindruck ist eben, bis 2019 ungefähr, 2020, war das sozusagen das Präsente, das die Themen gesetzt hat. Und das hat sich dann eben komplett umgedreht. Das heißt, ab 2020 war es natürlich dann erstmal Corona-Politik und Corona überhaupt und sonst was. Und danach war es dann halt mehr oder weniger so ein fließender Übergang. Aber ich glaube, zumindest mal große Überlappung in den Gruppen, die da den Ton setzt, was zumindest die mediale Präsenz angeht, war dann eben das nächste Thema Flüchtlinge und sonst was in die Richtung. Woran denkst du, liegt das? Also, dass dann mit Corona es abgenommen war? Ich glaube, also, so das, die Gesellschaft das, oh, ist, die, der Recht, der, also der Recht, würde das jetzt rechts labeln. Ja. Also dann zumindest von der Zuordnung. Oder sagen, genau, also oder woran liegt das genau? Ist dann die Rechte dieser kleineren Gruppierung, wenn man es gesellschaftlich nimmt, also jetzt nur die Veganer, ja, nennen wir mal, und die LGBTIQ+ Gruppierungen sind ja eher leider, oder was sind kleine Gruppen. Und warum wurden die dann in den Rechten und in der Wichtigkeit ein bisschen beschnitten? Und die großen Gruppierungen haben vor allem auch rechtes Gedankengut mehr bekommen, ne? Und ich meine, man sieht ja irgendwie auch die, wenn man guckt, wer wurde gewählt, dann ist in den meisten Ländern plötzlich ein recht populistischer. Ja. Ja, in einzelnen rechts. Ländern auch ein Linksruck sozusagen. Also, aber, ja, also es gab bis zu einem gewissen Grad beides sozusagen, weltweit betrachtet, ist mein Eindruck. Also es gab auf jeden Fall eine zunehmende Polarisierung, noch mehr. Also es wurde immer mehr entweder ganz links außen, genau, oder ganz rechts außen gewählt sozusagen. Das war, ja, das hat überall zugenommen, fast global. Ja. In vielen Fällen glaube ich rechts außen, aber eben links außen auch. Aber es gab sehr, sehr wenige Wahlen, wo einfach nur war, lass uns genauso weitermachen wie bisher. Mitte, das heißt, also für mich sind Deutschland, genau, ja, fast anderes, ist ja fast dann recht mittig geblieben, ne? Also sozusagen. Also ich meine, es gab auch eine große Umwälzung, ne? Also die AfD hat massiv zugelegt und die Linke ist erstmal massiv abgestürzt, die Grünen auch. Nee, ja, so, absolut. Ne? Nur wenn es um die Regierung geht, meine ich. Ja, genau. Der Umschwung war hier nicht stark genug, sozusagen. Ja. Aber für mich sind das zwei unterschiedliche Fragen. Einerseits die Polarisierung und der Umschwung von links nach rechts. Also ich glaube, einfach eine zunehmende Polarisierung war eben seit 2010 oder so spürbar und das hat sich die Corona-Krise war ein extremer Boost dafür, hat das extrem, ja, beschleunigt oder verstärkt, die Polarisierung an sich. So. Ja. Und das ist sozusagen durchgehend geblieben. Und jetzt der Umschwung von links nach rechts um diese Zeit rum ist meiner Meinung nach, also vielleicht wollen da Soziologen oder sonst was gegenargumentieren, aber ich finde das natürlich sehr, ich sag mal, reduktionistisch da unterwegs. Ich glaube, der Großteil der Grundstimmung einer Gesellschaft ist einfach nur durch sowas wie wirtschaftliche Faktoren oder halt, ja, Lebensqualität, ja, oder sowas, Sicherheitsgefühl, sonst was bestimmt. Das heißt, ich meine, letztendlich, du hast ja immer, wenn ich sagte, die linke Bewegung hat Aufwind bis 2019 gehabt, dann heißt das ja nicht, dass jeder Teil dieser linken Bewegung war, sondern es war immer noch, also sagen die Leute, die das Hardcore, all diese Meinungen vertreten, waren immer noch eine kleine Gruppe, zu jedem Zeitpunkt. Aber sozusagen, woraus sich das Gesellschaftsklima, glaube ich, zusammensetzt, ist einfach nur, wem hört die Mitte zu, beziehungsweise wem ist die Mitte wohlwollend gesinnt, sag ich mal. Wem schenkt die im Zweifel eher Aufmerksamkeit. So, mhm, ne? Und ich glaube, das ist das, was umgeschwungen ist. Und ich glaube, das ist einfach nur, also ganz, ganz blöd gesagt, es ging uns gut bis 2019, mehr oder weniger. Und dann gab es eine Krise und danach halt wirtschaftliche Stagnation oder sonst was. Ja. Und es gab das Gefühl, es geht uns nicht mehr gut, ja, sozusagen. Und das reicht im Zweifel. Weil halt einfach nur, je schlecht, also wenn du dich sicher fühlst, jeder Mensch, wenn ich glücklich bin, wenn ich einen guten Tag habe, so, dann kannst du auch für andere noch. So, dann gehe ich mal aus dem Weg, wenn jemand irgendwie, ja, schnell, ja, durch muss. So, dann bin ich ganz entspannt. Aber wenn du gehetzt bist, so, dann feuer ich gegen, bis zum Gehtnicht. Und das ist einfach. Guckst du nur auf dich? Ja. Ja, sagt man Heuklappen. Ja, genau. Das ist, also, ich meine, es ist reduktionistisch, aber ich glaube, es ist wirklich ein unglaublich großer Anteil der Erklärung. Also, ich glaube tatsächlich, ich meine, man kann jetzt über einzelne Fragestellungen und wie stark die Positionen jeweils sind und was alles wichtig war und so weiter nachdenken. Aber ich glaube, ein unglaublich riesiger Anteil dieser Erklärung ist einfach nur das. Das in Kombination mit einer gewissen Trägheit in der Gesellschaft. Das heißt, du hast in einer Zeit, wo eine Seite sozusagen Aufwind hat, hast du immer auch die andere Seite, die sehr unzufrieden mit diesem Zustand ist. Aber die bleibt quasi, also sie bleibt kleiner, beziehungsweise, wie soll ich das sagen? Es ist alles schematisch. Ne? Es trifft nicht auf jeden Einzelfall zu, aber sozusagen als große Trends ist meine Wahrnehmung die folgende. Meinetwegen, es gibt einen Mangel an LGBTQ-Rechten oder sonst was. Es gibt einen Mangel an Berücksichtigung von, für mich gehört das in die gleiche Schublade, Umweltschutz, und also nicht gleiche Schublade im Sinne von, ne, sondern gleicher Zusammenhang an Gruppierungen, die das alles gefördert hat, die für all diese Dinge ausspricht. Stimmt ja aber nicht ganz. Ne? Also eigentlich ist das ja viel komplexer. Nicht, also selbstverständlich. Aber ich glaube tatsächlich, also ich glaube, wenn du dir meinetwegen Social Media Profile anguckst oder halt Meinungsumfragen machst oder so, du wirst eine extreme Überlappung in den Haltungen zu diesen Themen finden. Bei den meisten, ja. So, und das ist das, wenn du darüber sprichst. Ich sage nicht, dass das inhaltlich so sein sollte. Ich glaube, man sollte überhaupt gar nicht vorher sagen können, welche Meinung jemand in der einen Frage hat, wenn er in der anderen Frage eine bestimmte Meinung hat, weil das ist Schwachsinn. Das hat logisch überhaupt keinen Zusammenhang. Sollte nicht so sein. Diese Muster sollte es nicht geben. Ja. Aber ich glaube, faktisch gibt es diese Muster. Das heißt, was ich meine ist, diese also es wird ein Mangel in all diesen Hinsichten meinetwegen festgestellt und vielleicht auch akkurat. Also, keine Ahnung, 20, genau, die Nullerjahr. Ja, es wird gesagt, hey Leute, wir nehmen nicht genug Rücksicht auf diese Gruppen meinetwegen, wir nehmen nicht genug Rücksicht auf die Umwelt oder sonst was, dann müssen wir dringend nachbessern. Und dann hat diese Bewegung, weil sozusagen einen Kern trifft, der die gesellschaftlich gerade relevant ist und der auf die Zustimmung der, ich sag mal, der Mitte oder der stummen Mehrheit trifft, hat sie Aufwind und bringt diese Projekte vorwärts. Und jetzt wird es ein bisschen kontrovers vielleicht für einige Leute. Ich glaube, dass es halt im Rahmen dieses Prozesses über viele Jahre hinweg ist so etwas aber nicht nur ein rein politisches Projekt. Also es wird nicht nur geguckt, was ist der derzeitige politische Stand und was muss jetzt getan werden, um dieses Problem zu lösen, sondern es ist auch eine soziale Bewegung. Also Leute fühlen sich als Teil dieser Bewegung und Leute stehen dafür ein, Leute wachsen sozusagen da ein bisschen rein oder identifizieren sich damit oder sonst etwas in die Richtung. Ja, Politik und Gesellschaft geht schon Hand in Hand. Eben, immer, ne? Aber und was das Resultat daraus ist, ist, dass häufig dann, irgendwann gibt es eine Grenze, wo aus Sicht zumindest mal sowieso der Gegenposition und irgendwann aus Sicht der Mitte der Gesellschaft sozusagen die nicht mehr etwas gefördert wird, was sie für nützlich und hilfreich halten, sondern sozusagen über die Stränge geschlagen wird, wo die Politik weiter in einer bestimmten Denkweise oder Richtung gemacht wird, ohne dass es noch den Kern der Gesellschaft trifft, die Wahrnehmung, das brauchen wir unbedingt, sondern es wird quasi überstrapaziert. Also es gibt die Ideologie selber, die Demokratie dann nicht mehr ganz berücksichtigt wird, weil, naja, wenn du guckst, dass Demokratie die Herrschaft des Volkes ist und sozusagen das Volk schon in eine andere Richtung tendiert. Nee, aber das ist genau der Umschwung, glaube ich. Also ich glaube schon, dass das nicht unterdrückt, also ja, bis zu einem gewissen Grad. Also ja, es gibt eine Trägheit in diesem System. Ne? Das heißt, du hast alle 4 Jahre Wahlen. So zum Beispiel die Ampelregierung war ganz extrem. So, die Grünen waren ja extrem, hatten extrem Aufwind zur Wahl selber. Die jetzt haben sie sich sehr auch gutes Wahlergebnis. Ja, ja, aber selbst, keine Ahnung, 1 oder 2 Jahre später gab es einen kompletten Meinungsumschwung in den Umfragen, auch wo die Grünen abgestürzt sind bis sonst wo. So. Das heißt, aber die waren natürlich trotzdem noch 3 Jahre in der Regierung. So funktioniert Demokratie nun mal. Wir müssen irgendwie, also unsere Demokratie zumindest, wir müssen irgendwie Wahlperioden haben, wir haben eine Trägheit. Und genauso gibt es quasi auch die gesellschaftlichen Prozesse und die politischen Prozesse. Ich meine, Gesetzgebung ist ein langwieriger Prozess und so weiter. Das heißt, du hast meinetwegen 1 Jahrzehnt, in dem diese Projekte vorangetrieben werden und es werden und am Anfang hat diese Bewegung das Gefühl, berechtigterweise, das geht alles voll langsam und hier passiert viel zu wenig. Fridays for Future und sonst was oder auch sicherlich LGBTQ-Aktivisten hatten das Gefühl. So. Ja, wie weit man jetzt in der Formulierung geht, ich habe da den Überblick verloren. Hatten dieses Gefühl in vielen Fällen wahrscheinlich auch zu Recht. Und das heißt, erst fühlen sich die so und erhöhen ihre Anstrengung und dann kommen eben irgendwann mit Zeitverzögerung und Trägheit die Dinge rein. So, wir machen eine Gesetzesanpassung vorgenommen, es werden der gesellschaftliche Dialog verschiebt sich, sonst was in die Richtung. All diese Dinge passieren, mühsam wahrscheinlich, aber irgendwann passieren sie. Und dann sind sie in diese Richtung unterwegs, die Gesellschaft ist in diese Richtung unterwegs, weil der Aktivismus erfolgreich war. Ja, es gibt eine Bewegung in diese Richtung, es gibt, diese Ideologien haben Eingang in den zentralen Dialog gefunden oder ins Gedankengut. Und dann sind die halt in diese Richtung unterwegs und irgendwann kommt da halt eine Grenze, wo ein signifikanter Teil der Bevölkerung sagt, Moment mal, das hier ist für mich nicht mehr zweckdienlich, das hier ist für mich nicht mehr, da will ich nicht hin. So. Aber das System selber hat eine Trägheit, ne, Wahlperioden, gesellschaftlicher Dialog, wie Gesetze werden nicht einfach so zurückgenommen, die wurden mühselig erkämpft, dann sind die auch erstmal da. So, das heißt, es gibt diesen, und gleichzeitig, das ist der letzte Punkt, die Leute, die Teil dieser Bewegung sind, die Aktivisten ist ja jetzt zu breit, also sind nicht alle Leute Aktivisten, die sich als Teil dieser Bewegung sehen, aber die Ideologie, oder die haben eine bestimmte Denkweise, und die Ideologie verfestigt sich in diesem sozialen Phänomen. Also, was das verfestigt, also sehen. Sie ist präsent. Und Leute, die sich als Teil dieser Bewegung sehen, vertreten diese Ideologie natürlich weiterhin. Und im Zweifel auch weiter, als es sozusagen aus praktischen Gründen, wie die Mitte der Gesellschaft meistens drauf schaut, dann praktikabel ist. Also meinetwegen haben Leute dann extreme Ansichten darauf, wie viel Rücksicht auf, keine Ahnung, Leute genommen werden muss, wie viel die Gesellschaft denen schuldig ist. Also was ist extrem? Wesentlich extremere Ansichten als die Mitte der Gesellschaft. Das heißt, die Leute arbeiten weiter in die Richtung, die Gesellschaft ist immer noch in die Richtung unterwegs und gleichzeitig baut sich halt so eine Gegenwelle auf. Weil die Leute halt, das sind jetzt die Leute, die am Anfang waren es die Klimaaktivisten und Genderaktivisten sozusagen. Und das gleiche Gefühl, das wirkt sich alles in die falsche Richtung und es passiert viel zu wenig, hat jetzt die andere Seite. Ah ja, also Kraft und Gegenkraft ist klar, immer und da. Und die baut sich auf, während die Trägheit weiterläuft. Und irgendwann löst sich das Ganze ab. Aber irgendwann wird der Unmut auf der anderen Seite so groß und geht so weit in die Mitte der Gesellschaft rein, dass das Ganze umschwappt. Das heißt, du hast nie so einen smoothen Übergang, sondern du hast immer diese Trägheit und irgendwann gibt es dann eine Überkorrektur in den meisten Fällen. Ja, und dann haben wir noch einen demografischen Wandel und so weiter und so fort. Da können wir auch ewig diskutieren, weil ich meine, es ist umso konservativer die Werte sind und umso wahrscheinlichkeitshalber. Ja. Nicht, dass alte Menschen nicht auch, sage ich mal, neuartige Gedanken aufnehmen können. Ja. Es ist schon so wahrscheinlichkeitsmäßig, dass alte Leute generell eher traditionellere Werte haben, weil die sie halt schon über längere Zeit aufgedrückt bekommen haben. Also ich sag, ein junger Mensch kann schnell seine Werte ändern. Ja. Jüngerer. Geht auch oft extrem von, ne? Und jetzt eine ältere Person, dass das wahrscheinlichkeitsmäßig so schnell geht, unwahrscheinlich. Jetzt kommen ganz viele neue Werte dazu, mit Fridays for Future, ja, etc. Ja. Dann kommt diese Gegenkraft, von der du gesprochen hast, umso radikaler, umso mehr ältere Menschen es gibt. Und wir haben natürlich viel, viel mehr ältere Menschen in Deutschland, was nochmal die Gegenkraft, sag ich, in Deutschland vergrößert. Nicht in Form von Demonstrationen vielleicht, aber in Form von Wahlen, also Wählerstimmen. Ja. Also, und würde ich zustimmen? Ist halt nur, also das Einzige, also es war halt ein sehr abrupter Umbruch. Das ist halt, also weißt du, ich glaube auch, weil es extreme, wie gesagt, das Trägersystem hat halt auch dazu geführt, dass es für die ältere Bevölkerung auch gerade extrem wurde in der Umsetzung. Also das war halt zu schnell, zu viel, weißt du? Ja. Und da komme ich jetzt wieder zum Punkt zu Gendern. Ja. Das war für die einfach zu viel. Die waren es gewohnt mit liebe Damen, liebe Herren, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Da gab es nicht sowas wie non-binär oder they them. Wenn wir jetzt ältere Menschen anschauen, bei anderen Themen beispielsweise, da haben sie überall reagiert, bei dem Thema Gender. Wir haben auch genau darüber gesprochen, quasi, wie weit Polarisierung zutrifft. Und da könnte man jetzt zum Beispiel Instagram wieder nehmen. Das wird natürlich von jüngeren. Wir brauchen mehr Mikros, merke ich gerade. Ich hab noch ein drittes. Gucken wir mal, wie es läuft. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Frage, was mich beschäftigt auch noch, ist Zigaretten auf den Boden schmeißen, leider. Gut, dass das nicht auf Kamera ist. Aber wäre mal eine Frage. Okay, jetzt sind wir nicht auf der Kamera drauf. Warum machen das so Menschen auf dem Boden? Nee, lass uns jetzt nicht umschwenken. Darüber muss ich nicht irgendwann. Ja, yeah, gerne, aber nicht mittendrin. Dass, wenn man versucht gerade den Train of Thought beizubehalten, sozusagen. Okay, also, ja, aber also was für mich sozusagen Hindernis daran ist, also, dass auch im Schnitt ist ein Land auf jeden Fall meistens konservativer, wenn es eine ältere Bevölkerung hat. Aber mein Punkt war nur, Deutschland ist nicht schlagartig 2020 älter geworden, sozusagen. Also das heißt, die Stärke des Prozesses sozusagen ist für mich halt nur dadurch so ein Umschwung erklärt und nicht durch den generellen demografischen Wandel, weil der sollte kontinuierlich sein. Wir haben konservative Werte mit liegende Maßnahmen. Kulturellen Werte mitbringen. Sind eher konservativ in den meisten neuen Bürger. Das hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Ja, aber das ist doch nicht das ist ja nicht der Umschwung, der 2020 stattgefunden hat. Also, es gab ja einen extrem gesellschaftlichen Umschwung. Also, und auch in den Wahlumfragen und so weiter, genau 2020, 2021 vielleicht. Und das war nicht, weil auf einmal, wir hatten da nicht die Flüchtlingskrise, die war 2015 oder sonst wann. Wir hatten auch da keinen Spike ins anderer Zuwanderung. Wir hatten da die Corona-Krise und die Zuspitzung der Umstände, sozusagen. Die Bevölkerung immer mehr. Und natürlich haben wir dadurch auch unsere Werte. Wir können ja nicht sagen, wenn wir hier nachkommen, die haben ja eher die Werte, die wir seit 20, 40 Jahren hier kennen, mehr oder weniger. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied, wenn wir jetzt jedes Jahr 1 Million Menschen auf Kulturellen aufnehmen, die halt ganz andere konservative Werte mitbringen. Dann haben wir ja nicht mehr das mit dem Alter, wie wir das gerade eben gesagt haben, dass Menschen eher jünger sind, flexibler sind. Also wir haben halt auch verschiedene Motivationen, Gründe. Ne? Also Kulturen prägen Menschen, aber ich sage, das Alter bzw. deine Generation prägt dich ja auch. Also die Menschen, die dich umgeben. So, das ist, eine ist halt eine fremde Kultur, das andere ist die Kultur hier. Also meine Eltern haben ganz andere Einflüsse als ich. So, von der Altersgruppe. Ja, aber einerseits. Und klar, die Personen, die dazukommen, die haben dann beides. Ne? Das sind einmal Kulturen, die in Ägypten ist zum Beispiel ganz anderes Müllproblem als in Deutschland. Oder auch Mülltrennung. Also ist kein. Ja, aber das ist kein. Ja, aber das ist ja nicht, aber das ist nicht der politische Umschwung, der in Deutschland stattgefunden hat, oder? Also, es ist ja nicht, also, wenn ich mir die politische Entwicklung anschaue, dann ist das ja kein Umschwung von, keine Ahnung, links Umweltschutz zu weniger Frauenrechte und mehr Umweltverschmutzung, sondern das ist ja ein Umschwung von der, und das deutschen Linken zur deutschen Rechten, im Zweifel mit Ausländerfeindlichkeit und so weiter mit drin. So, also, es liegt ja auch mit daran, auch wenn du sagst, es kommen viele Kulturen dazu, am Ende ist es ein kleiner Teil, ne? Es ist immer noch eine Minderheit. Ja, aber trotzdem ist es nicht, wenn du dir über das generelle, das große makroskopische Phänomen deutscher Politik anschaust, ist die Erklärung nicht das, sondern die Erklärung ist ein Umschwung in den politischen Überzeugungen, der, ich meine, ich weiß nicht, wann du dazugekommen bist, gerade recht ausführlich beschrieben, meiner Meinung nach, nämlich, also halt, einfach, also ganz schlicht gesagt, wirtschaftlicher Status beziehungsweise Gefühl der Sicherheit, mehr ist es nicht. Ist das, worauf ich so. Also, ganz grob habe ich gesagt, es gab den krassen Umschwung 2020 bzw. 2021 und seit 2010 mehr Polarisierung. Das war ja seit 2010 mehr, aber mehr Polarisierung generell. Punkt, weil das liegt an der Technik letztendlich. Ja. Genau, aber 2020, 2021 starker Umschwung und der Grund ist grob gesagt bis 2019 lief es einigermaßen gut in Deutschland, ziemlich gut eigentlich. Von der Wirtschaft. Von der Wirtschaft. Ja. Von Wirtschaft und vom Gefühl der Leute her, wie sicher sie sich fühlen, wie viele wirtschaftliche Chancen sich ausmalen und sonst was. Und einerseits die Corona-Krise und andererseits andere Faktoren. Die halt, also generell wirtschaftliches Missmanagement in Deutschland, meinetwegen Belastung durch Wirtschaftskrise, aber auch so etwas wie, keine Ahnung, deutsche Autoindustrie zündet international nicht mehr so, wie es mal getan hat und sonst was, gibt es einfach sozusagen den Umschwung einerseits in der realen Wirtschaft und andererseits im Gefühl der Leute, wie, mit wie viel Frohsinn sie in ihre Zukunft denken. Genau, und wir hatten ja auch dabei thematisiert, dass dann die rechtspopulistischen Gruppierungen gerade mehr Zuwachs bekommen haben und die haben natürlich dann mit diesen Ängsten gespielt, ne? Also die haben dieses Unsicherheitsgefühl in der Gesellschaft genutzt und dann gesagt, daran sind die Geflüchteten schuld, zum Beispiel. Und das haben dann viele auch gekauft und genommen. Die Wahrheit ist sehr, sehr weit, aber die Schere zwischen Arm und Reich hat einfach so stark zugenommen und das nimmt auch deswegen zu, weil einfach Erbe einfach krass, aber genau, also ich war eigentlich fand ich ein bisschen schade, wir müssen mal gucken mit dem Konzept hier. Entweder man muss die Diskussion klar schließen, beide. Also wir hätten die nicht öffnen sollen. Aber ich habe auch gemerkt, er war so ungeduldig mit dem Reden. Ich meine, unser Thema war ja Polarisierung und wir haben es auch fast. Das würde mich da nicht behandeln. Oder ja, schon. Wollen wir noch ein Schlusswort finden? Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, was. Du hattest schon ein bisschen drauf geantwortet, aber meine ursprüngliche These war ja sehr reduktionistisch, sage ich mal. Ne? Also halt einfach nur verschiedener Status, habe ich ja jetzt gerade nochmal wiederholt, sozusagen. Also dass das dann für mich der zentrale Faktor ist. Du hattest, glaube ich, schon ein bisschen darauf geantwortet, dass es natürlich eine Vereinfachung ist. Aber hältst du das als zentralen Faktor für plausibel oder siehst du eher noch andere Gründe für, also einerseits für Polarisierung, also in der Polarisierung hatten wir Medien und so weiter, aber für diesen Meinungsumschwung, den wir anscheinend beide beobachtet haben? Nochmal, welche Ursache? Meine einfache Antwort, bis 2019 ging es uns gut und später ging es uns schlecht. So, das ist der Grund. Ich glaube niemals, dass es die Wahrheit gibt. Also, ich möchte auch nicht sagen, dass der einzige Grund ist. Ne? Nee, also, genau, weil ob es der Hauptgrund ist, Geld ist schon die treibende Kraft für die meisten Menschen. Ne? Also vielleicht sogar eigentlich für alle. Nur für manche halt mehr oder für manche weniger. Die zum Beispiel sehr stark an Gott glauben, die glauben vielleicht ein bisschen weniger an das Geld. Also nicht, dass für die ist Geld immer noch wichtig, aber die haben noch andere Motivationen. Ja, und umso philosophischer Menschen auch auf ihre Werte gucken, desto vielleicht weniger spielt Geld eine Rolle. Aber ja, also Wirtschaft ist der Hauptgrund, ja. Ist der Hauptgrund, was ich halt noch beobachtet habe, gerade mit Corona, und das fand ich eine spannende Hypothese, ist, wir Menschen sind Gesellschaftswesen eigentlich. Ja. Und auch nur so lernen wir Empathie. Ja. Was ist während Corona passiert? Wir sind eigentlich mehr oder weniger vereinsamt. Vielleicht verzweisamt, aber manche hatten nicht diese Zweisamigkeit und waren allein zu Hause. Ja. Und dadurch konnten sich Theorien in deren Köpfen noch krasser entwickeln. Die Meinung, die sie vorher hatten, die ging noch krasser in diese eine Richtung. Und die Polarisierung hat zugenommen, das haben wir auch gesagt. Ja. Aber der Unmut wurde auch noch größer und man war unzufrieden mit der Politik, weil man wollte ja eigentlich dieses Streben nach Gesellschaft wieder haben und es war nicht mehr möglich. Und man musste quasi eine Änderung haben. Dadurch, dass wir gerade links hatten, ist die Änderung wahrscheinlich rechts dann. Also ich sag, die Vereinsamung hat noch mehr dazu geführt, dass man eine Veränderung wollte. Und dadurch, dass es halt links war, musste es rechts sein. Also verstehe ich. Was ich auf jeden Fall, wo ich so oder so zustimmen würde, ist Polarisierung wurde da halt extrem beschleunigt. Das heißt, in die Richtung, in die du eher unterwegs warst oder wo du meinetwegen zu tendiert hast oder sowas, in die Richtung bist du höchstwahrscheinlich abgetrifft. Also was ist abgetrifft? Ne? Aber ja. Im statistischen Mittel als gesellschaftliches Phänomen betrachtet, wird da sozusagen eine extreme Beschleunigung in meinetwegen der Ausgeprägtheit oder der Extremismus in den eigenen Meinungen ist uns verstanden. Ja. Natürlich nicht jeder Einzelne ist jetzt auf einmal links- oder rechtsradikal oder links- oder rechtsextremist, aber ne, so als statistisches Mittel, glaube ich schon. Also dieses Wechselding, ich würde auch sagen, dass das stattgefunden hat. In Bezug auf die Corona-Politik ist das halt für mich nicht ganz, also wenn man Verschwörungsglauben und so weiter mit reinnimmt, ergibt das mehr Sinn, aber einfach nur so rein inhaltlich ergibt das für mich in Bezug auf die Corona-Politik nicht wirklich Sinn, weil ich meine, also vielleicht gibt es linke und rechte Wege, Pandemiepolitik zu machen, weiß ich nicht genau, aber letztendlich, also das Hauptproblem der Einsamkeit und so weiter war ja daraus motiviert, also einfach nur, mein Gott, also für alle Leute, die an Corona glauben, das war halt sozusagen eine Naturkatastrophe und eine Reaktion darauf, die halt Isolation bis zu einem gewissen Grad nötig gemacht hat. Vielleicht gibt es sozusagen eine Überlappung zwischen, wie streng man die Politik gern hätte, zwischen links und rechts sozusagen. Und dass man quasi eher so oder so liberalere Politik gewollt hätte in diesem Zeitraum, genau, wenn man rechter ist sozusagen. Also in dem, oder dass es sozusagen im Spektrum, im Meinungskatalog ein Aspekt ist, der sozusagen Leute da reingetrieben hat. Du bist jetzt sehr auf das Was bezogen. Ich meine, nicht mal inhaltlich. Es war einfach eine generelle Unzufriedenheit. Darauf wollte ich auch hinaus. Mein Punkt war nur, dass für mich, wenn man nicht diesen Aspekt mit reinnimmt, das Was, sozusagen das Inhaltliche, ergibt es für mich da keinen Sinn, weil ja der Grund, warum in diesem speziellen Zeitraum die Belastung so groß war, offensichtlich ist, sozusagen. Ja, scheint offensichtlich zu sein, aber wir haben da zu viele verschiedene Meinungen, die halt auch durch Unmut geprägt sind. Genau. Also wenn du halt so weit, wenn du schon da aussteigst, meinetwegen, und also einfach nur sagst, diese Maßnahmen sind im Grundsatz nicht gerechtfertigt, oder vielleicht gibt es gar keinen Anlass für Maßnahmen oder so, je nachdem, wo du halt, da gibt es dann ein breites Spektrum an Positionen, wo Leute stehen können, dann sehe ich es sozusagen. Aber dann ist es ja nicht wirklich einfach nur, ich will einfach nur Veränderung, sondern dann bist du ja wirklich der Ansicht, dass hier grundsätzlich falsche und unrechtmäßige Politik gemacht wurde in dem Zeitraum. Weißt du, also dann ist es nicht einfach nur der Mechanismus, es war, jetzt gerade ist es schlecht, ich will was anderes, wer ist gerade an der Macht links, dann wähle ich jetzt rechts. Sondern dann ist es ja schon, der Inhalt ist ja dann schon innerhalb dieser Ideologie orientiert. Weißt du, was ich meine? Ja, also in dem Fall wäre es ja dann, du wirst halt, oder du wirst, entweder du wirst echter oder du wirst halt dem Umstand, dass deine Meinung im Konflikt mit der derzeit vorhandenen linken Regierung meinetwegen steht, gewahr, so, und dann drückst du das in deine nächsten Wahl. Ich meine, es gab ja auch so viele Protestfehler, ne? Also deswegen deswegen wurden die wahrscheinlich da, und da haben sie sich damit beschäftigt als Protestwähler und waren dann vielleicht plötzlich doch überzeugt da von denen, was die AfD gesagt hat. Jo. Und dann sind sie vielleicht sogar Richtung rechts gedriftet. Ja. Und da hätte halt wieder Dialog geholfen. Also auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube sowieso, Dialog hilft immer. Und ich möchte auch gleich, ich möchte gleich wirklich einmal fragen, ich habe das schon öfter gemacht auch, und witzigerweise gute Reaktionen bekommen. Ich frage recht vorsichtig auch nach, wenn Leute Kippe auf den Boden schmeißen, dass wir haben also eine Müllaufsammelaktion gemacht, öfter sogar, auch gerade während Corona, haben wir Müll aufgesammelt, mein Wohnheim und ich. Und ich war dann immer dabei als Initiator, und da habe ich halt auch ständig Kollaps bekommen, weil ich, oh, jetzt sind die Straßen endlich mal ein bisschen sauberer hier, und vor allem die Gräben. Die Straßen werden gut gemacht von der Stadtreinigung Hamburg, aber da waren so Gräben, da war so viel Scheiße. Und wir haben die leer gemacht eigentlich. Wir waren richtig gute Dinge, aber am nächsten Tag, und dann sieht man halt, wenn da jemand dann auch was hinschmeißt, dann ist man natürlich noch ein bisschen versierter. Ja, klar. Und da wusste ich immer nicht, was soll ich machen. Und jetzt habe ich in letzter Zeit ein paar Mal Leute gefragt, warum hast du das hin? Und dann auch, ich probiere jetzt mal nicht judgy zu machen, einfach nur warum. Also was ist die Bequemlichkeit und so. Und das Witzige war, ich kam ganz gut ins Gespräch eigentlich. Und ich fände das eigentlich schön, wenn ich da, also ich finde, für mich persönlich, ich bin dann wahrscheinlich noch vor 2019 stehen geblieben, aber bei mir ist der Umweltschutzgedanke immer noch präsent, auch weil wir dahingehend ja nicht weitergekommen sind. Und auch wenn wir jetzt wirtschaftliche Nöte haben, finde ich nicht, dass man deswegen den Umweltschutz hinten anstellen sollte. Im Gegenteil, also Wir wollen jetzt noch mehr Wirtschaft ankurbeln. Ja. Heißt noch mehr eigentlich produzieren. Heißt noch mehr Emissionen. Ja. Aber ja. Ja, sehe ich. Ich würde tatsächlich sehr gern diese Äußerung oder diese Beobachtung mit hier Zeugchen werfen und so weiter auf unser ursprüngliches Thema zurückbeziehen, nämlich Polarisierung. Gerne. Weil ich glaube, was du da beschrieben hast als Phänomen, ist, glaube ich, eben was ganz Zentrales dafür, wie Kommunikation funktionieren kann und wie Polarisierung entgegengewirkt werden kann. Ja. Weil, also ein Problem, was meinetwegen, je polarisierter, desto stärker sind die eigenen Ansichten zu verschiedensten Themen. Genau. Und desto emotional aufgeladener ist auch die Reaktion auf andere Ansichten. Und sorry, ich muss ganz sagen, bei mir ist nämlich so, dass dann halt das Gefühl auch hochkommt von, ne, irgendwie Ohnmächtigkeit, weil ich habe die Kippe ja nicht auf dem Boden gesetzt, das war immer anders. Und ich kriege dann so eine Wut oder so, sowas hoch. Und dann ist es trotzdem meine Aufgabe, mich zu beruhigen und entspannt zu reagieren und dann auf die Person einzugehen. Genau. Das ist das. Genau, weil wenn man halt, wenn man stattdessen einfach sagt, was, ja, dann weiß man, was passiert. Zwei Lager. Und der andere pöbelt zurück. Genau, der andere beleidigt und pöbelt zurück und geht weiter. Also, weil, und da ändert sich nichts. Ja. Zwei Lager. Exakt. Aber was du beschrieben hast, wenn du nachfragst, was du dann siehst, ist in vielen Fällen, und das ist, glaube ich, häufig auch das Problem hat, glaube ich, viele aktivistische Bewegungen, dass sie quasi, sie haben halt selber eine hohe emotionale Verbindung zum Thema, die Leute. Genau, ja. Und tragen das dann aber auch in den Aktivismus rein, was natürlich, es ist menschlich nachvollziehbar, aber es ist ineffektiv meiner Meinung nach, wenn du jetzt aus mangelnder Umweltfreundlichkeit oder Ernährung vegan prädestiniert dafür oder verschiedene Themen so einen Vorwurf machst automatisch, dann lädst du unmittelbar, dann verhinderst du Austausch, weil du lädst das Ganze schon als Angriff auf. Also egal, ob du es wirklich so wahrnimmst, aber die andere Person nimmt es dann so wahr. Absolut. Und sagen wir, du hast auch in die andere Richtung. Sagen wir, die Person ändert das Verhalten, hebt die Zigarette auf und schmeißt den Müll, aber du hast davor gesagt, schmeiß die Zigarette jetzt weg. Und die Person hebt die Zigarette auf, aus Angst. Mach mich nicht an, mach mich nicht an, genau. Ich rede das mal kurz. Aber dann ist die intrinsische Motivation ja null. Ja. Also bei der nächsten Kippe wird es wieder auf dem Boden landen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, genau. Deswegen glaube ich auch, wenn man das sozusagen schafft, und also wenn man das tut, glaube ich, stellt man auch fest, in wie vielen Bereichen Leute gar nicht unbedingt eine zentrale Überzeugung haben oder das irgendwie, um dir persönlich zu schädigen machen, sondern halt einfach nur, ich meine, unser Leben ist halt, es passiert viel in unserem Leben und man hat immer Bereiche, über die man nicht viel nachgedacht hat oder die einen Mann halt so macht, wie man sich das angewöhnt hat oder sonst was. Da gibt es ja unglaublich viel. Das ist auch die Trägheit, gegen die Aktivismus dann häufig anarbeitet. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass das der Hauptgegner ist in vielen Fällen. Also kann auch sein, dass es anders ist. Ne? Wenn du halt wirklich eine hohe Polarisierung auf beiden Seiten hast, dann hast du politische Gegner, die wirklich das Entgegengesetzte von dir fordern und darauf hinarbeiten. Aber würdest du jetzt sagen, dass die linke Bewegung zu krass war? Also ich sag mal, dass sie zu träge war und dass deswegen die Kraft dagegen so groß wurde, also zu träge in eine radikale Richtung gegangen ist, oder war einfach das einfach eine zu kleine Kraft und die andere Gruppierung ist einfach größer? Weil das wäre jetzt mein Urteil wäre eher, Umweltschutz ist am Ende eben doch nicht so ein wichtiger Wert innerhalb der Gesellschaft wie zum Beispiel Geldsicherung, Wirtschaftssicherheit und auch teilweise die traditionellen Werte. Also ich habe meine Currywurst und die bleibt auch hier. Ich will meine Currywurst immer haben. Das soll auch keine vegane Currywurst werden. Das soll eine echte Currywurst bleiben, weil die habe ich schon immer gegessen. Ja. Und da bin ich halt dabei, wenn du seit 60 Jahren diese normale Currywurst isst, dann soll es auch diese bleiben. Also dann wirst du nicht auf eine vegane umstellen. Ja, ja. Nicht so einfach. Also ich probiere trotzdem, sage ich mal, daran zu glauben, dass es möglich ist, einen Umschwung zu haben. Oder öffentlich oder Verkehrsmittel. Kannst du in alle Richtungen fahren. Verkehrsmittel. Auch da, wenn ich schon immer diesen Benz geil fand und ihn dann endlich hatte und jetzt habe ich ihn schon seit 15 Jahren, dann möchte ich ihn auch weiterfahren. Und dann lass ich mir jetzt nicht von einem grünen Spinner hier vorschreiben, aber es wäre eigentlich schön, wenn... Ne? Also ich habe so eine halb optimistische, halb pessimistische Antwort für dich, glaube ich, in meiner Einschätzung. Also ich glaube, wenn du dir anschaust, was sich seit grob 2010 in Deutschland verändert hat, gibt es massive Veränderungen in vielen Bereichen, wo man wahrscheinlich eigentlich sagen würde, das wird doch nie was. So, also Veganismus ist einer der Bereiche übrigens. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie wenige, also ich persönlich tatsächlich, ich bin vegetarisch aufgewachsen. Ja. Ich war der einzige Vegetarier meine gesamte Schulzeit über. Da nimmt man eine Tendenz, hat man eine Zunahme gesehen. Genau. Und dann irgendwann so in der Oberstufe oder 8., 9. Klasse fing es an, dass ein paar Leute vegetarisch ernährt haben. Und mittlerweile sind halt Leute vegan, die damals halt die ganze Kindheit so Fleisch gegessen haben. Ja. So, das heißt, also, und wenn du dir die Läden in Hamburg anguckst, du hast überall eine vegane Option, du hast viele reine vegane Läden. Also ich glaube, es gab unglaublich viel Veränderung in diesem Bereich. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Ich würde das etwas Ähnliches auf andere Bereiche übertragen. Es gab in diesen Themen unglaublich viel Veränderung und Fortschritt. Ich glaube eben, weil es uns gut ging und weil dann selbst die Leute, die ihr Leben lang Vans gefahren sind oder so, dann gibt es vielleicht ein paar, aber die sind dann eher knurrig, als dass sie auf den Putz hauen. Weißt du, wie ich meine? Weil quasi letztendlich, ja, du hast ja selber gesagt, wir sind soziale Wesen. Das heißt, wenn ich wahrnehme, also ich finde das eigentlich doof, aber der soziale Tonus, der gesellschaftliche Tonus scheint irgendwie in die Richtung zu gehen, dann sind halt nur wenige Leute, die aufschreien oder sozusagen aktiv dagegen arbeiten. Die schweigende Masse macht dann eher so, also ist jetzt eigentlich nicht so mein Ding, aber was soll's. So, und ich glaube, das ist das, was passiert ist, über einen langen Zeitraum, 2010, 2019, sonst was. Und das heißt, es gab das gesellschaftliche Kapital für diese Projekte, weil es uns gut ging. Und das wurde von Aktivisten bespielt. Und es gab da unglaublich viel Veränderung, glaube ich. Es ist nicht so, dass die Leute sich abgerackert haben und es ist nichts passiert. Und jetzt ist es halt, ist in die Kraft ausgegangen und sie sind in der übermächtigen Welle anlegen. Sondern ich glaube, die hatten Aufwind. Die haben viele, viele Aktivismusziele umgesetzt. Nicht in ihrem eigenen Empfinden genug. Und ich glaube, in meinem Empfinden, in meinem Hinsicht nicht genug. Aber sie haben schon was geschafft. Aber sie haben extrem viel bewegt. Übrigens, das ist etwas, das verkennt man oft, ne? Dass man immer nur guckt, was hat man nicht geschafft, nicht was hat man geschafft. Ja, gerade wenn man halt auf Mängel hinweist oder die bekennt als Aktivist. Ja, absolut. Aber ich glaube, wenn du dir einfach nur anguckst, wie hat sich die Gesellschaft verändert, ist da unglaublich viel passiert. Und deswegen ist meine Antwort auf deine Frage eben nicht, die waren einfach zu schwach, sondern es hat sich unglaublich viel getan. Und irgendwann hat sich einerseits die Zusammensetzung, also die Umstände hat sich geändert. Das heißt, Leute hatten mehr Scheuklappen, Leuten ging es schlechter, Leute waren mehr unter Stress. Das heißt, das Guthaben, auf das solche Aktivisten zurückgreifen konnten, war einfach weniger. Ja. Und gleichzeitig haben sie ja einige ihrer Ziele umgesetzt. Das heißt, die Gesellschaft ist veganer, die Gesellschaft ist linker, die Gesetze sind linker, wie auch immer. Auch wieder kann man ob es das richtige Maß ist oder zu viel oder sonst was, ist gar nicht mein Punkt. Sondern mein Punkt ist, du hast das Kapital, so bis hier, bis zu dem Linkheitsgrad gehen wir als Mitte der Gesellschaft mit. Okay? Und die Aktivisten fangen an zu arbeiten, rackern, rackern, rackern. Und dann passiert das hier. Und wo jetzt da irgendwo der ideale Punkt liegt oder ob die jetzt zu weit gehen oder so, ist gar nicht mein Punkt. Sondern mein Punkt ist, relativ zu dem gesellschaftlichen Wille, der da ist, wo haben sie den sozusagen überholt in Bezug auf die Maßnahmen, auf die sie hingearbeitet haben. Und das liegt einerseits daran, dass sie selber Ziele umgesetzt haben und immer weitere Ziele gesteckt haben und andererseits daran, dass der gesellschaftliche Wille sich massiv verändert hat in dieser Zeit. Das wäre sozusagen meine Erklärung. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass Deutschland einfach grundsätzlich, keine Ahnung, ob dass diese konservativen Werte in der Gesellschaft so viel verankert sind. Wenn man sich anschaut, also klar, ländliche Regionen oder so, ne, whatever. Absolut. Aber sozusagen als gesellschaftliches Phänomen, glaube ich, die sind nicht fest verankert. Es muss uns nur gut gehen, um in die Richtung bereit sein, zu sein, zu arbeiten. Das heißt, du sagst schon, die Wirtschaft ist das, wo wir erstmal dran arbeiten müssen, damit es wieder weitergehen kann. Ist ja oder es ist halt ein Bildungsgedanke, weil manchmal denke ich so, du musst genug Geld haben, um überleben zu können. Keine Frage. Klar. Und auch um dir einige Sachen zu leisten zu können, die wichtig für uns sind. Ein bisschen Urlaub, mal was Neues sehen. Ja. Also ein bisschen auch Luxus in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Aber ich sage, wie viel Luxus brauchen wir, das kriegen wir durch Bildung eigentlich reguliert. Denn ich habe mir früher mehr Luxus erlaubt als jetzt und meine trotzdem, ich bin jetzt glücklicher. Einfach, weil ich gemerkt habe, hier mit dir zu reden, kostet mich gar nicht. Mich gar nicht. Ja. Und es macht mir Freude. Ja. Und das ist etwas, das müssen wir realisieren. Wir müssen nicht immer Geld ausgeben, um glücklich zu sein. Wir brauchen nicht so viel Geld. Das sage ich aber auch als jemand, der ein bisschen was hat. Also, das ist schwierig. Und da bin ich wieder mit meiner wirtschaftlichen Sicht drauf. Ich glaube, ich bin satt. Genau. Du musst den Luxus haben, um ihn zu überwinden. Und das ist, genau, dafür brauchen wir Verständnis. Du hast recht. Und ich danke dir vielmals. Und ich glaube, da gibt es noch viele, die durstig sind nach Kommunikation. Ja, mal schauen. Wir waren ja auch sehr harmonisch. Das ist ja eigentlich, scheinbar sind wir auf einem ähnlichen. Ja, haust du nächstes Mal ein paar von deinen Ansichten raus. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.